haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Grabstein, erster Teil. Es war einer dieser verflucht heißen Tage, an welchen den Frauen das Make-up wegschmilzt wie Vanilleeis. Als ich im Garten von Frau Kobel erschien, brannte die Sonne direkt auf mein lichtes Haar. Frau Kobel kümmerte das nicht. Sie zeigte auf einen Grabstein, der mitten im Garten stand. Das ist er. Mein Name steht drauf, mein Geburtsdatum. Alles richtig. Und schauen Sie sich den Todestag an. Das ist morgen. Offenbar mag sie die Person nicht besonders, die diesen Grabstein in Auftrag gegeben hat. Allerdings, es ist eine Frechheit, mir einen solchen Schreck einzujagen. Das Motto dürfte Ihnen auch nicht besonders gefallen. Die armen Würmer. Wer schreibt schon so etwas auf einen Grabstein? Das ist hinterhältig. Das ist eine Morddrohung. Nur ein Scherz. Das ist kein Scherz. Ich habe Angst. Todesangst. Es könnte jederzeit etwas geschehen. Wieso? Laut Grabstein leben Sie noch ein paar Stunden, mindestens bis Mitternacht. Sie müssen den Mörder finden, bevor es zu spät ist. Und wo soll ich suchen? Haben Sie Feinde? Natürlich habe ich Feinde. Jeder Mensch mit Charakter hat Feinde. Dann machen Sie mir eine Liste. Alphabetisch oder nach Rangordnung. Wer hasst Sie am meisten, Frau Kobel? Woher soll ich das wissen? So etwas steht nicht in der Zeitung, oder? Haben Sie die Polizei informiert? Natürlich. Aber denen ist das Leben einer alleinstehenden Frau doch egal. Die kümmern sich nur um spektakuläre Mordfälle. Die sind doch alle korrupt. Für die bin ich erst dann interessant, wenn ich tot bin. Das werden Sie verhindern, Herr Maloney. Dafür bezahle ich Sie. Ich nickte und dachte an die erste Rate Steuern, die schon lange fällig war. Solche Verpflichtungen bringen es mit sich, dass ich mir nicht alle meine Klienten aussuchen kann. In meinem Büro machte ich es mir mit einer Whiskyflasche und dem Telefonbuch gemütlich. Nach gut 2 Stunden hatte ich gefunden, wonach ich suchte. Der Mann hieß Favre und er haute gerade auf einem riesigen Stück Stein herum. Nur nicht aus der Übung kommen, sage ich immer. Ob Stein, ob Frau, ob überhaupt. Nur nicht aus der Übung kommen ist mein Lebensmotto. Nicht schlecht, oder? Und deshalb nehmen Sie idiotische Aufträge an. Ja, wenn er gut bezahlt ist, warum nicht? Grabstein ist Grabstein. Wenn jemand sich aus Jux sein Ding ins Schlafzimmer stellen will, bitteschön, ich liefere ihn. Und was ist mit Morddrohungen? Haben noch nie eine gekriegt. Sie etwa? Sie haben eine Morddrohung in Stein gehauen für Frau Kobel. Tatsächlich? Auf dem Grabstein steht die armen Würmer und das Todesdatum von Frau Kobel. Ach so, jetzt verstehe ich. Auch einer dieser seltsamen Aufträge. Aber ehrlich gesagt, ich darf nicht wählerisch sein. Ich habe nämlich ein kleines Problem mit den Buchstaben, was Sie verstehen. Legasthenie oder wie das heißt. Sie ahnen gar nicht, wie viel Grabsteine ich schon verhauen habe. Ein kleines Vermögen. Da drüben, da steht so einer. Leider war die Witwe von Fritz Bauer gar nicht einverstanden mit meinem Grabstein. Rifts Baure. Kennen Sie vielleicht jemanden, der so heißt? Ich schüttelte den Kopf und ließ mir von Favre die Person beschreiben, die den Grabstein, der in Frau Kobels Garten stand, in Auftrag gegeben hatte. Ihr Garten stand schlecht. Als mir Favre die Quittung zeigte, staunte ich noch mehr. Bei der Polizei hatte man Verständnis für mein Staunen. Na, Maloney? Sind Sie wieder mal einer Frau auf den Leim gekrochen? Vielleicht sollten Sie sich langsam für eines dieser Heime anmelden oder eine Alters-WG. Ich bin sicher, dass mindestens eine 90-jährige Dame Ihrem Charme erlegen wird und Ihnen Ihre Katze oder einen Wellensittich vermacht. Frau Kobel macht noch einen sehr rüstigen Eindruck. Allerdings habe ich Gründe, an Ihrem Geisteszustand zu zweifeln. Wissen Sie, Maloney, jeder Mensch hat einen Defekt. Schauen Sie mich an. Ich bin zwar nahezu perfekt, und trotzdem habe auch ich ein paar kleine Schwächen. Schockihasen zum Beispiel. Ich wusste schon immer, dass Sie eine perverse Neigung haben. Was aber machen Sie mit Ihren Trieben, wenn gerade nicht Ostern ist? Man kann alles kontrollieren, Maloney. Blutdruck, Pulsfrequenz. Wer auf seinen Körper hört, empfängt täglich Signale. Bewundernswert. So sparen Sie sich Radio und Fernsehen. Sie lauschen täglich Ihren Gehirnströmen und empfangen dabei immer nur das Testbild. Jetzt reicht es aber, Maloney. Diese Frau Kobel ruft regelmäßig bei uns an, weil sie glaubt, dass jemand nach ihrem Leben trachtet. Solche Irre gibt es im Dutzend, Maloney. Ich sehnte mich nach einer Dusche und einer neuen Klientin. Stattdessen traf ich vor Frau Kobels Haus auf einen Mann, der behauptete, um Frau Kobels geistiges Heil bemüht zu sein. Tja, ich weiß, dass Frau Kobel gewisse mentale Probleme hat, aber das ist nicht weiter schlimm. Schließlich ist sie bei mir in Therapie. Sie wird bald geheilt sein. Das bezweifle ich sehr. Sie hat sich soeben einen Grabstein machen lassen und behauptet, dass jemand nach ihrem Leben trachtet. Tja, verstehen Sie, Frau Kobel hat ihr Leben nie richtig gelebt. Sie sehnt sich danach, noch einmal leben zu können. Deshalb diese Angst vor dem Ende, vor dem Tod. Andererseits wünscht sie sich den Tod nicht, den wirklichen, mehr einen virtuellen Tod, sozusagen eine mentale Wiedergeburt. Frau Kobel leidet an mehreren Symptomen. Multiple Persönlichkeit verbunden mit Borderline und Blasenschwäche. Alles mental. Haben multiple Persönlichkeiten auch multiple Bankkonten? Nichts ist unmöglich. Wissen Sie, ich bin ein Anhänger der dreiphasigen Schreitherapie. Erste Phase: der verhaltene Schrei mit verzögertem Abgang. Zweite Phase: der offene Schrei ohne Echo. Und schließlich noch der befreite Schrei, sozusagen die Wiedergeburt. Leider ist Frau Kobel nie über den offenen Schrei ohne Echo hinausgekommen. Tragisch. Es gibt noch viel zu tun. Sie entschuldigen mich. Das klang aber nicht übel. Ja, tatsächlich. Ja, das war ein befreiter Schrei. Die Wiedergeburt ist geglückt. Ich muss sofort zu ihr. Das ist ein Durchbruch, ein neues Leben. Er irrte sich gewaltig. Frau Kobel lag neben der Haustür. Ein Messer hatte sich zwischen ihre Rippen verirrt und die Folgen waren fatal. Der Therapeut schluchzte, was wohl Teil seiner Drei-Phasen-Trauer war. Als nächstes schüttelte er den Kopf und schließlich erkundigte er sich via Mobiltelefon, ob der Scheck, den er von Frau Kobel erhalten hatte, gedeckt war. Im Garten traf ich mich mit dem langen Arm des Gesetzes. Die Sonne stach noch immer unbarmherzig auf uns Erdenbürger nieder, was den Polizisten nicht daran hinderte, fröhlich Theorien zu verbreiten. Die Tote war geistig nicht zurechnungsfähig. Vermutlich hat sie den Mord an ihr selber in Auftrag gegeben. Sozusagen ein Selbstmord auf Umwegen. Das gibt es mal, Olli. Seit es sie gibt, erstaunt mich gar nichts mehr. Trotzdem glaube ich nicht an diese Theorie. Das Datum auf dem Grabstein stimmt nicht. Auch das lässt sich erklären, Maloney. Auf dem Grabstein steht: die armen Würmer. Frau Kobel wollte damit beweisen, dass der Stein nicht von ihr sein kann. Denn wer tut sich selber schon so einen Grabstein an? Weil sie aber den Mord an sich in Auftrag gegeben hat, ließ sie ein falsches Datum einmeißeln, damit die Erben nicht auf die Idee kommen, diesen Grabstein hier aufs Grab zu stellen. Jetzt müssen sie einen anderen in Auftrag geben. Ganz erstaunlich, wie sie sich in das Gehirn kranker Menschen einfühlen können. Man könnte fast auf die Idee kommen, dass ihr Gehirn ähnlich funktioniert. Das ist Psychologie, Maloney. Hat mich jemand gerufen? Wer ist das? Ein Erbe? Ein Möchtegern-Erbe. Darf ich mich vorstellen? Christen. Sind wir das nicht alle? Oder haben Sie Ihre eigene Religion, Maloney? Vielleicht die Zeugen Johnny Walkers? Sie missverstehen mich. Ich heiße Christen, bin aber keiner. Ich glaube weder an Gott noch an die Kirche. Ich glaube nur an mentale Dinge. Können Sie mir sagen, bei wem ich mein Honorar einfordern kann? Gibt es Erben? Daher weht der Wind. Ein Leichenfledderer. Leute wie Sie sollte man zu Toilettenpapier verarbeiten. Da wären Sie am richtigen Ort. Ganz schön keck für einen verdienten Beamten. Sie versauen sich noch Ihre Pension mit solchen Sprüchen. Ich glaube, er hat ein mentales Problem. Haben Sie es schon einmal mit Schreien versucht? Ich schreie, wann und wo es mir passt. Jetzt verschwinden Sie. Nicht schlecht. Klingt schon beinahe befreit. Eine zweijährige Therapie würde einen freien Menschen aus Ihnen machen. Soll ich Ihnen meine Visitenkarte geben? Der Polizist brüllte ihn freudig an, bis Christen so klein war wie die Visitenkarte, die er uns hingestreckt hielt. Das Gebrüll verängstigte aber auch noch einen anderen Mann. Er stand hinter einem Auto, zwei Häuser weiter. Ich erkannte Favre, als er sich ängstlich wegschleichen wollte. Die Hitze hat auch seine guten Seiten. Favre versuchte wegzurennen, brach nach wenigen Metern aber beinahe zusammen. Er holte sich nur mühsam von der Strapaze. entsetzlich, dieses Ozon. Es sticht in meiner Brust. Ich kriege keine Luft mehr. Jetzt halten Sie mal die Luft an. Was soll das Theater, Maloney? Er ist der Steinmetz, bei dem Frau Kobel den Grabstein in Auftrag gab. Ich habe nichts mit dem Mord zu tun. Was für ein Mord? Lebt Frau Kobel noch? Natürlich nicht. Oder glauben Sie, wir fahren alte Menschen im Leichenwagen spazieren? Also doch. Ich habe es geahnt. Sie ist ermordet worden. Entsetzlich. Weshalb sind Sie hier? Schuldet Ihnen Frau Kobel noch das Honorar? Das auch, ja. Aber ehrlich gesagt, wollte ich mir den Grabstein nochmal anschauen. Er ist so schön geworden. Haben Sie gesehen, wie perfekt die Buchstaben gemeißelt sind? Ich bin stolz auf mich. Noch ein verrückter Maloney. Was ist das für ein Fleck auf Ihrem Hemd? Was für ein Fleck? Hat mein Deo versagt? Sieht eher nach Blut aus. Tatsächlich? Ich muss mich geschnitten haben. Jetzt wird einiges klar. Frau Kobel hat nicht nur den Grabstein, sondern auch den Mord bei Ihnen in Auftrag gegeben. Hat sie dafür Rabatt gekriegt? Ich habe nichts getan. Wenn unsere Gefängnisse nicht so befüllt wären, würde ich Sie jetzt sofort verhaften. So, aber bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihr Hemd vorläufig festzunehmen. Ziehen Sie es sofort aus. Das ist mir aber ein wenig peinlich. Wieso? Haben Sie Ihre Brusthaare nicht geföhnt? Ich bin tätowiert. Tatsächlich erschien unter seinem Hemd eine fürchterliche Tätowierung. Ein unförmiges Herz mit einem lächerlich dicken Pfeil und einer Inschrift, die den Polizisten vor Lachen in die Knie zwang. Ich wandte mich angewidert ab und traf im Garten meiner toten Klientin auf eine Frau, die sich mit dem mentalen Schwachkopf unterhielt. Entsetzlich. Einfach entsetzlich. Das ist doch ein viel zu schöner Sommertag, um ermordet zu werden. Vielleicht ist das symbolisch gemeint. Mental, meine ich. Vielleicht wählte sie diesen heißen Tag, weil sie in ihrem Leben von so viel Kälte umgeben war. Das ist doch Blödsinn. Sie hatte nicht mal einen Kühlschrank. Sie mochte keine gekühlten Getränke oder Lebensmittel. Sie war eine heißblütige Frau. Und Sie sind die kaltblütige Tochter der heißblütigen Frau. Allerdings. Dieser Mann hier war nur auf das Geld meiner Mutter aus. Das ist gelogen! Mich interessierte Ihre Mutter mental! Wie viel hatte Frau Kobel auf der hohen Kante? Mehrere Häuser und zahlreiche Obligationen, über insgesamt ein paar Millionen. Und ich, Trottel, habe ja nur den Sozialtarif verrechnet. Die Tochter meiner toten Klientin wollte sich auf Herrn Christen stürzen. Ich ging dazwischen und wenig später kam der Polizist dazu und vervollständigte das Chaos. Es dauerte eine Weile, bis sich wieder alle beruhigt hatten. Immerhin haben wir die Tatwaffe. Ein ungewöhnliches Messer. Sieht aus wie ein Souvenir. Hey, das ist mein Messer. Das habe ich aus Afrika mitgebracht. Tatsächlich? Sind Sie ganz sicher? Ja, aber klar doch. Dieses Messer ist einmalig. Es hat einem Stammeshäuptling gehört. Er hat es für sich anfertigen lassen. Ja, ich habe es bei einer Tombola in Mombasa gewonnen. So etwas vergisst man doch nicht. Dann müsste ich Sie jetzt verhaften. Bitte? Da wo unsere Gefängnisse überfüllt sind, genügen mir vorerst Ihre Fingerabdrücke. Welchem Finger soll ich Ihnen abschneiden? Spinnt er? Kennen Sie mal, Loni. Ja, ja. Es gibt nur wenige Menschen, die wirklich Humor haben. Kennen Sie den Witz von dem Mann, der zu seiner Frau sagt, macht nichts, ich wollte sowieso gerade aufstehen? Also, die Pointe ist umwerfen, Maloney. Leider weiß ich nicht mehr, wie der Witz beginnt. Aber köstlich, Maloney. Das ganze Revier lacht sich tot, wenn ich den Witz erzähle. Vielleicht sollten wir mal gemeinsam nach dem Anfang suchen. Was meinen Sie, Maloney? Wir ließen ihn alleine suchen. Er irrte zwischen Ostfriesen und Österreichern herum, ohne auf den Witz zu stoßen. Herr Christen bot ihm schließlich eine Therapie an, ganz umsonst, weil er den Polizisten für einen ganz speziellen Fall hielt, mental gesehen. In meinem Büro war noch immer kein Ventilator gewachsen. Deshalb zog ich es vor, während einer Stunde im Eingang eines Kaufhauses zu stehen und mir den kühlen Hauch der Aircondition um die Haare streichen zu lassen. Dermaßen gekühlt besuchte ich die Millionenerbin. Sie war nicht allein. Das ist meine jüngere Schwester. Ich bin bestürzt, betroffen und unendlich traurig über den Verlust meiner Mutter. Ist das der Text der Todesanzeige? Nie, aber nie werde ich über diesen Verlust hinwegkommen. Schon gut, wir alle wissen, dass du Mutter nicht besonders gemocht hast. Wer weiß schon, wie es tief im Innern aussieht. Aber das Leben muss weitergehen. Ganz erstaunlich, was man heutzutage alles in der Schule lernt. Ich sehe zwar sehr, sehr jung aus, ganz im Gegensatz zu meiner Schwester. Aber ganz so jung bin ich auch nicht mehr. Ich bin Designerin. Möchten Sie meine Kollektion sehen? Ich glaube nicht, dass er sich für deine Stoffe interessiert. Kann ich meine Uhr wieder haben? Möchte sie heute Abend anziehen. Klar, steht mir sowieso nicht besonders gut. Darf ich mal sehen? Die Uhr geht nicht richtig. Datum und Uhrzeit sind falsch. Und es macht nichts. Meine Schwester ist sowieso nie pünktlich. So eine Uhr habe ich zu meinem 20. Geburtstag erhalten. Ich habe sie vor ein paar Jahren einem Trödler verschenkt. Gratuliere. Diese Uhr ist ziemlich wertvoll. Kostet mehr als eine Nacht mit meiner Schwester. Und das will was heißen. Als ob ich das nötig hätte. Wenn ich was von einem Mann will, brauche ich mit dem Finger zu schnippen. Und dann kommt der Ober und präsentiert die Rechnung. Genau so ist es. Und die darf ich dann bezahlen. Aber jetzt wird sich alles ändern. Wir teilen uns das Erbe. Sie wird es vermutlich in 2 Stunden verpassen, aber das ist mir egal. Ich kaufe mir ein Haus auf Madagaskar. Ich hasse Malaria, Spinnen und Schlangen. Niemals würde ich freiwillig nach Afrika ziehen. Meine Lieblingsadresse hat mindestens 5 Sterne und findet sich in Paris. Die beiden Schwestern mochten sich nicht besonders, was mich als Einzelkind erfreute. Ein anderes Einzelkind war gerade dabei, ein Kreuzworträtsel zu lösen, als ich erschien und nach einem bestimmten Hemd fragte. Hemden interessieren mich nicht, Maloney. Hier steht etwas, was ich nicht begreife. Träge Eigenschaft. Kann eine Eigenschaft träge sein, Maloney? Müsste es nicht heißen, träges Tier? Das würde gehen, Maloney. Faultier. Aber ist ein Faultier eine träge Eigenschaft? Die Kreuzworträtsel verlieren auch ständig an Niveau. Wie wäre es mit Faulheit? Jetzt reicht es aber, Maloney. Wo gibt es das schon, dass sich Mitarbeiter weiterbilden, während sie arbeiten? Eines Tages werde ich so viel wissen, dass all die Computer im Präsidium Selbstmord begehen werden vor Scham. So ist das, Maloney. Beeindruckend. Und was ist mit den Blutflecken auf Herrn Favres Hemd? Ach so, der Steinmetz. Das Blut stammt nicht von der Toten. Dafür behauptet dieser Favre, dass er gesehen hat, wie eine junge Frau vom Tatort weggebraust sei. Auf einem Motorrad. Das war immerhin etwas. Ich ging und der Polizist folgte mir. Gemeinsam landeten wir vor dem Haus meiner Klientin. Der Steinmetz war auch wieder da. Es ist eine Unverschämtheit. Die Polizei verdächtigt mich des Mordes. Dabei bin ich nur ein Zeuge, ein Kronzeuge. Was haben Sie gesehen, Herr Favre? Die Frau stieg auf ein Motorrad und brauste weg. Das ist das Motorrad. Da sitzen aber 2 Personen drauf. Hoppla, 2 Frauen. Ist das nicht die Erbin? Doch, das ist die Frau, die wegbrauste. Sie muss den Mord begangen haben. Weshalb haben Sie das nicht gleich gesagt? Es ist mir entfallen. Seit mir eines Morgens meine Nachbarin auf den Kopf fiel, entfällt mir einiges. Ihre Nachbarin ist Ihnen auf den Kopf gefallen? War das ein Mordanschlag? Nein. Sie wollte ihre Katze zurückhalten. Die Katze jagte einem Vogel nach, war gerade dabei, vom Balkon zu springen. Meine Nachbarin hielt die Katze fest, verlor das Gleichgewicht und fiel. Gerade als ich unten durchging. Wie heißt doch diese Redewendung? Die ist nicht auf den Kopf gefallen. Damit ist also nicht Ihre Nachbarin gemeint. Verhaften Sie endlich die Mörderin. Ich will meine Ruhe haben. Der Polizist schritt voran und verhaftete Frau Natal, geborene Kobel, die verdutzt reinschaute und den Kopf schüttelte. Herr Favre schüttelte ebenfalls den Kopf und zeigte auf Frau Natals Schwester. Schließlich begann Frau Natal auf ihre Schwester einzuschlagen, bis diese ein Geständnis ablegte. Ich brauche das Geld. Ich möchte in Paris ein Geschäft eröffnen mit meinen eigenen Klamotten. Meine Mutter wollte mir kein Geld leihen. Sie sagte, ich sei eine Schlampe. Volltreffer. Ein besseres Wort gibt es nicht für dich. Schön langsam. Sie haben Ihre Mutter erstochen. Ich sah den Grabstein im Garten. Unsere Mutter war verrückt. Sie glaubte seit Jahren, dass jemand sie ermorden wolle. Als ich den Grabstein sah, kam ihr die Idee. Alles war perfekt. Sogar das Datum stimmte. Weil Sie Frau Natals Uhr trugen, auf dem das Datum falsch eingestellt war. Sie haben Ihre Mutter einen Tag zu früh ermordet. Na und, spielt es jetzt noch eine Rolle? Wenn ich aus dem Gefängnis rauskomme, mache ich Karriere. Daran kann mich niemand hindern. Bis es soweit war, profilierte sich die junge Mörderin in der Anstaltsschneiderei als Designerin der neuen Gefängnisklamotten. Sie wurde dafür sogar mit einer Ehrennadel ausgezeichnet. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Grabstein, dritter und letzter Teil.